Einsicht. Eigenständigkeit. Mit jedem einzelnen Werk kann sich ein Mensch unabhängig von anderen Meinungen machen. Was einer selbst zu verrichten weiß, dazu muss er niemanden fragen.